Stand das Mädchen, stand am Bergesabhang, wieder schien der Berg von ihrem Antlitz, und das Mädchen sprach zu ihrem Antlitz, wahrlich Antlitz, ohne meine Sorge. Wenn ich wüsste, dich küsste Jungen.